Das war die Oktoberkolumne, eingelesen von Hermann Gremlitzer als Herausgeber der Konkret und geschrieben natürlich auch. Hermann, ich würde aber gerne noch die eine oder andere These sozusagen diskutieren wollen. Ja, mach doch. Ja. fangen wir an mit dem abgehörten oder auch nicht falsch übersetzten Funkspruch. Der war ja interessanterweise dann nochmal anders zu lesen in einer, ich glaube, das war eine Springer-Zeitung, die hat geschrieben, dass aus diesem Funkspruch ausdrücklich hervorgegangen ist, dass der Angriffsbefehl für den Giftwaffeneinsatz nicht von Assad gekommen war. Hast du das irgendwie auch gesehen, oder? Ja, ich glaube, das kam, nachdem ich geschrieben hatte. Ich habe die Version, du kannst ja raten, welche richtige Springer hat seine Informanten beim Bundesnachrichtendienst und der Spiegel hat seine. Und es sind nicht die, handelt sich nicht um die gleichen Personen. Mhm. Also kriegen die natürlich unterschiedliche Versionen präsentiert, damit sie was Neues haben. Ja. Es kommt ja auch nicht drauf an. Also, ja, ich fand ich nehme das insgesamt nicht so furchtbar ernst, was da gemeldet wird. Ich habe das zu meiner Zeit beim Spiegel, die jetzt gut 40 Jahre her ist, aber da wusste man genau, wer im Haus, wenn irgendwas über den BND erzählt wurde, informiert werden musste. Also war ein Redakteur dafür zuständig und der musste wieder zum Verlagsdirektor und der Verlagsdirektor hat es dann mit dem BND geklärt und dann ging der Weg wieder zurück, bis die Geschichte im Heft war. Ja. Und so wird es bei Springer laufen und so wird es natürlich beim Spiegel heute noch sein. Aber das bestätigt ja eigentlich meine Annahme, dass und da scheinen wir uns einig zu sein mit dem knallenden Korken im deutschen Außenministerium oder Bundeskanzleramt oder in beiden, dass Deutschland hier ja nochmal ein ganz eigenes Spiel spielt. Also es ist ja immer wieder das, wir haben schon, glaube ich, schon vor einem Jahr oder zweimal drüber geredet. Hm. Man denkt hier in einem Entweder-Oder, das es gar nicht gibt. Mhm. Es ist in dem Verhältnis der USA und Deutsch-Europas jetzt seit 1990 spätestens so ausgeprägt. Wir haben ja gerade, ich würde sagen, eine neue Phase der Auseinandersetzung zwischen Deutsch-Europa und den USA. Mhm. Deutsch-Europa, Deutschland unter Führung des Grünen Ströbele, der als Mitglied des Untersuchungsausschusses im Bundestag zu NSU nicht wirklich viel oder Wesentliches beigetragen hat, wie wir beobachten konnten, startet den Schlagzeilenangriff auf die USA mit NSA. Heute Morgen war zu hören, dass ich habe so ein paar Sachen mir dazu notiert. Es soll ein neues Datensicherheitsgesetz geben. Und dieses Datensicherheitsgesetz, da wurde irgendjemand der Beteiligten aus der Regierung zitiert mit dem Satz, wir müssen deutschen Datenschutz in Deutschland sichern. Und dann wurde weiter angeführt, Daten zur Sicherung sollen jetzt nur noch über europäische Server laufen. Wobei man einfach muss sagen, dass das alles Quatsch ist, weil natürlich die damit beschäftigten IT-Leute kommen an alles ran, an was sie rankommen wollen. Das ist, man kann einfach, das mit dem Datenschutz kann man einfach schlicht vergessen. Da ist nichts mehr zu machen. Sie können alles knacken. Und selbst irgendwelche Leute vom Chaos Computer Club mit ihren wirklich, also die sitzen ja sozusagen an ihrem noch mit Dampf betriebenen Laptop und legen ganze Banken lahm. Also es ist völlig klar, es geht alles und es wird alles abgehört. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, was hier jetzt, wenn du sagst Ströbele, was hier läuft, ist auch wieder das dasselbe, was ich meine, sie in der Beherrschung des Rests der Welt, das können sie nicht gegeneinander schaffen. Das müssen sie miteinander machen. Was sie aber natürlich strikt gegeneinander machen, ist der Wirtschaftskrieg, den sie führen. Und insbesondere die Deutschen. Und natürlich ist, das war auch das Einzige von Anfang an, was Schäuble und andere CDU-Leute richtig in Rage gebracht hat, die sogenannte Wirtschaftsspionage. Von der bisher immer die Rede war, dass das irgendwelche Chinesen machen oder so weit weg und die wollen rauskriegen, ob in Deutschland ein neues Auto mit 4 Rädern geplant ist oder sowas. Aber das ist wirklich eine Geschichte, wo es um was geht. Und da hat auch die Bundesregierung gar keinen Ausweg, denn sie ist der regierende Ausschuss. Und wenn die deutsche Automobilindustrie und die deutsche chemische Industrie und andere auch Hochtechnologieindustrien in Deutschland sich um ihren Wettbewerbsvorteil technische Entwicklung gebracht sehen, dann kriegt die Regierung schwer den Marsch geblasen. Ja. Und da müssen sie alles tun, um das hinzukriegen. Ja. Nun ist ja das die eine Seite, also das ist ja tatsächlich, und da guckt ja niemand so wirklich drauf, das ist ja tatsächlich Teil eines Wirtschaftskrieges, diese ganze sogenannte NSA-Abhöraffäre. Man darf vielleicht darauf verweisen, letzte Woche... Wo übrigens, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die makaberste Figur in der öffentlichen Diskussion, der Gregor Giesig abgibt. Den habe ich dazu noch gar nicht gehört. Der redet bei jeder Gelegenheit, dass also wie die deutsche Wirtschaft ausgespäht wird, das sei wirklich tatsächlich unerträglich. Naja, der war ja auch schon mal Wirtschaftssenator in Berlin, ja, ne? Und hat ja jetzt im Wahlkampf, glaube ich, auch nochmal gesagt, die Linken haben keine Ahnung von Wirtschaft. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Trauma der untergegangenen DDR, die tatsächlich ja wirtschaftlich zerstört worden war, bevor sie dann politisch erledigt war. Aber worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, Ströbele wäre ja nun prädestiniert als Grüner. Übrigens gab es heute dann auch gleich noch eine grüne Bundespressekonferenz zu der ganzen Thematik. Die werden ja eigentlich prädestiniert, mit der ganzen NSA-Geschichte mal so weit ernst zu machen, dass sie die ganzen Praktiken der Abhörung und der Bespitzelung und der Ausforschung der Bürger dieses Landes durch deutsche Geheimdienste, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz etc. zu thematisieren. Das fällt vollständig unter den Tisch. Die Grünen machen das, was früher immer Aufgabe der klassischen Sozialdemokratie gewesen ist. Sie stellen sich an die Spitze des Vaterlandes und propagieren den Verrat an den Interessen des Vaterlandes und kassieren dafür, in der Welt zu lesen, während des Ströbele-Besuchs in Moskau, die Ernte, die ihnen sagt, Ströbele leistet einen Dienst an Deutschland. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar, ne? Ja, so gefällt es mir. Aber ich denke, vielleicht das zum Schluss, es könnte auch einen anderen Grund haben, dass die Grünen sich so verhalten in dieser Geschichte, wie sie es tun. Die Regierungsbildung ist ja noch nicht gegessen. Das heißt... Du meinst, sie wollen dann noch raufrutschen auf die Regierungsbank? Nein, sie haben ja, als sie die Verhandlungen abgebrochen haben, haben sie gesagt, dass sie das jetzt nicht als endgültig, sondern irgendwann, sei es ja, man sei sich sehr viel näher gekommen und so. Und für den Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber aus der Verhandlung, für den Fall, dass die SPD, also die CDU sich mit der SPD nicht einige, entstehe eine neue Situation. Da müssen wir nochmal nachdenken darüber, wie das weitergehen soll. Also ich war ja von Anfang an der Meinung, habe das auch gesagt, dass es zu einer schwarz-grünen Koalition kommen wird. Das ist bisher noch nicht so weit, aber das ist noch lange nicht ausgeschlossen. Na gut, ich war und bin der Auffassung, dass so viel Patriotismus von den Grünen jetzt auch kommt, was ja die Voraussetzung ist, das auch dann zu erreichen, in dem Sinne, wie du das beschreibst, dass aber doch die Probleme größer sind und von daher alle wissen, die Große Koalition muss es richten, auf Biegen und Brechen. Sieht man hier in Hamburg aus meiner Sicht ganz gut. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf im Nachmittagsmagazin uns auch den SPD-Landesparteitag anschauen. Dort gab es eine verschwindende Minderheit, die einen anderen Kurs in der Flüchtlingspolitik der Hamburger Regierung wollte. Ja, ich glaube, da ist an diesem Punkt wird nichts scheitern. Das ist klar. Das ist nicht sich von selber verstehen würde, dass so ein rassistischer Hetzer wie der Friedrich, dass der eigentlich gar nicht mehr am Verhandlungstisch sitzen darf, wenn man mit denen redet. Hm. Das wäre ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nur wenn du Olaf Scholz auf Hamburgs Straßen, seine Prügelgarde losschicken siehst, dann weißt du, das sind die gleichen Kappen. Ja. Und der Herr Neumann, ich meine, was unterscheidet den Neumann von dem Friedrich? Nix. Das ist die gleiche, das sind die gleichen Strukturen in Politik und Kopf und Bauch und das ist Deutschland. Jo, wie wir es lieben. Hermann, vielen Dank, ja? Jo. Für ein nächste Mal wandern wir aus. Nee, wir wandern nicht aus. Nee. Okay. Hermann, vielen Dank, ja? Bitte. Und gute Tage. Jo, dir bis dann, auch. Danke. Tschüss.